Ich sehe so viele Krieger, die für das Falsche eintreten. Viel zu wenige Sieger, weil sie in allem den Feind sehen. Sie werden daran eingehen, denn die Angst vorm Scheitern hemmt jeden Impuls, auch wenn manche so weit wehren, zum Wandern in Zeitsphären, um die kommenden Dekaden, um verletzt zu überstehen, die schwarze Sonne zu ertragen, die dunklen Wolken erschlagen, jeden, der nicht bereit ist, das Äußerste zu wagen, auch wenn dafür kaum Zeit ist. Der Raum wirkt meist trist, es liegt ein schwarzer Schleier über den Land und den Seen, überall kreisen Geier. Sie laden zur Feier und ihrem Festmahl, ob Verlamm oder Raubtier, jeder hat jetzt die Wahl. Die entsetzliche Qual, um einfach hinzunehmen, der gehetzten Zahl der Menschen still zuzusehen oder sich aufzulehnen, ihm warm die Stirn zu bieten, sich da herauszuheben aus dem Tal der vielen Nieten. Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Ich seh die schwarze Sonne wie eine getarnte Bombe. Sie kommt über uns wie eine kalte Trombe. Der Wirbelsturm fegt alles weg, was uns liebt. Tapferkeit und Ideale sind alles, was uns blieb. Es ist ein alter Krieg und keiner wird ihn gewinnen. Denn der Weg zum Sieg führt über das Besinnen. Um den Schicksal zu entrinnen, müssten wir uns verbünden. Große Worte an alle mit einer Stimme verkünden. Vergeben die Sünden und das Herz entfachen. Nicht mit Rassenparolen hetzen und uns belachen. Wir sind dabei, es zu verpassen, eine Menschheit zu werden. Werden uns ewig dafür hassen, den Streit verehren. Missgunst und Neid, die Scherben meiner vertanen Schoß. Kleinsichtigkeit statt emotionaler Balance. Kleinschrittig zeigt sich der tapfere Kämpferwille. Die Schlacht wird toben, doch sie endet mit Stille. Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Der wahre Krieger gibt sich hin sein Schicksal, folgt seiner Vorbestimmung, hat doch immer die Wahl, zu tun, was jemand befahl, oder auf sein Herz zu hören, um den echten Sinn seines Werks zu beschwören. Er wird sich immer an dem stören, was dem Falschen dient, weil wir zusammen gehören. Jeder, der das nicht sieht, sich der Erkenntnis entzieht. Diese Welt ist deins, das alles wird auch mit Reichtum und Geld nicht deins. Also behalt's und vereins mit deinem falschen Glauben. Die schwarze Sonne erschüttert dein naives Vertrauen, dir etwas aufzubauen, dich in Sicherheit zu wiegen, war dein größtes Bestreben, wirst im Ärger liegen. Es weiß nur einer zu siegen und er braucht nichts weiter als ein reines Herz zu haben, treu, liebend und heiter. Damit ich selbst nicht scheite, lehne ich mich zurück, ergebe mich dem Schicksal und hoffe auf mein Glück. Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come?